Auf dem Weg zur Feldherrenhalle. Lebenserinnerungen an die Zeit des 9.11.1923 mit Dokumenten in 5 Anlagen von General Ludendorff 1937. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2010. Wie kam ich am 9.11.1923 auf dem Weg vom Bürgerbräukeller durch die Straßen Münchens zur Feldherrenhalle und mit anderen völkischen Deutschen in die vorderste Reihe des völkischen Zuges, auf den an diesem Tage mittags Landespolizei von der Feldherrenhalle her, aus der Residenz und quer über die Straße stehend, das Feuer schlagartig eröffnete? Wie kam ich dahin, ich, der wenige Jahre vorher im Weltkriege vor Lüttich im Osten und dann in der obersten Heeresleitung Träger der Kampfhandlung und der Kriegführung war? Welch ein Abstieg, hieß es, auch ich hätte jetzt meine Feldherrenehre besudelt oder meine Zukunft preisgegeben. Wie rückten die oberen 10.000, die gute Gesellschaft, weite Offizierskreise und alles, was ich deutsch-national nannte, mit Achselzucken von mir ab? Der Hetze der Hörigen, der überstaatlichen Mächte und dieser selbst, des Juden, Freimaurers und Roms und aller okkulten Orden gar nicht zu gedenken. Damals galt es nicht nur in den Augen dieser Mächte und ihrer kläglichen Werkzeuge als ein Verbrechen völkisch zu sein und sich für völkische Belange mit anderen Deutschen, die damals noch keinen Namen hatten, einzusetzen. Doch wie kam ich an die Spitze jenes Zuges, der zwischen Residenz und Feldherrenhalle am 9.11.1923 mittags unter dem schlagartig einsetzenden Feuer der Schutzpolizei ein so ernstes, aber doch so ehrenvolles Ende fand? Hier die Antwort. In dem Vorwort von »Meine Kriegserinnerungen«, die ich in Schweden im Winter 1918-19 verfasste, stehen nachstehende Sätze. Die Kriegserinnerungen sollen von den Taten des deutschen Volkes und Heeres erzählen, mit denen mein Name für alle Zeiten verbunden bleiben wird. Sie schildern mein Streben und geben Kunde von dem, was ich im Völkerringen erlebte. Es war dies das Kämpfen ohnegleichen, das Dulden, das Erlahmen des deutschen Volkes. Noch hat der Deutsche die Zeit zum Selbstbesinnen und zur Einkehr nicht gefunden. Es lastet zu viel auf ihm und doch kann er sich stolz aufrichten an den gewaltigen Taten seines Heeres und den Leistungen daheim. Aber er hat keine Zeit zu verlieren, aus den Geschehnissen, die zu seinem Unglück führten, zu lernen. Denn die Weltgeschichte schreitet unerbittlich weiter und zertritt die Völker, die sich in Uneinigkeit selbst zerfleischen. Ich schloss meine Kriegserinnerungen wie folgt. Am 27. mittags war ich im großen Hauptquartier, nachmittags verabschiedete ich mich. Ich war bewegt. Meine Herren und die Armee in diesen schweren Augenblicke zu verlassen, griff mich an. Bei der Auffassung, die ich von meiner Stellung als Offizier gegenüber meinen allerhöchsten Kriegsherren hatte, konnte ich nicht anders handeln, als ich es tat, so unendlich schwer es mir wurde. Ich bin in meinem Soldatenleben nur einen Weg gegangen, den geraden Weg der Pflicht. Es hat mich nur ein großer Gedanke bewegt, das war die Liebe zum Vaterlande, zur Armee und zu dem angestammten Herrscherhaus. Ihnen hatte ich gelebt, auch diese letzten 4 Jahre. Mein Streben war allein, den Vernichtungswillen des Feindes zu brechen und Deutschlands Zukunft vor neuen feindlichen Angriffen zu sichern. Am 27. Oktober stand ich in Spar in voller Manneskraft am Ende einer militärischen Laufbahn, die mir ein ungeheures Schaffensgebiet gebracht hatte, aber auch eine Verantwortung, wie sie nur wenigen Menschen auferlegt ist. Abends verließ ich Spar. In Aachen suchte ich mein erstes Kriegsquartier auf. Ich dachte an Lüttich, ich hatte dort meinen Mann gestanden und mich seitdem nicht geändert. Meine Muskeln strafften sich, ich kehrte zurück in die Heimat. In Deutschland brach sehr bald nach meiner Verabschiedung die Revolution aus. Ich war dort überständig geworden und ging nach Schweden, um hier durch das Schreiben meiner Kriegserinnerungen in einer Zurückgezogenheit, die ich in dem damaligen Deutschland nicht finden konnte, im Folge den ersten Dienst in der Nachkriegszeit zu erweisen. Nach Rückkehr in die Heimat fügte ich meinen Kriegserinnerungen noch ein Nachwort ein. Die letzten Ausführungen geben unter anderem Nachstehendes. Das Schicksal des deutschen Volkes ist durch den Frieden für die Gegenwart vollendet. Dunkel liegt die Zukunft vor uns, hell leuchtet nur die Tat der Männer von Scapa Flow in sie hinein. Alle Gaukelbilder sind zerronnen, die Massensuggestion beginnt zu schwinden. Wir sehen ein Nichts. Sich selbst belügen, reden, hoffen auf andere oder auf Phantome, Mut allein in Worten als Vertröstung für die Zukunft und Schwäche in der Gegenwart helfen uns nicht, wie sie uns nie geholfen haben. Anderes ist nötig. Unerschrockenes Denken und männliches Handeln jedes Einzelnen und doch selbstloses Unterordnen durch Zurückstellung des eigenen Ichs in nationaler Manneszucht sind Erfordernis. Sie allein können uns die völkische Würde wiedergeben, deren Rückgewinnung Vorbedingung deutschen Auferstehens ist. Sie sind das erste Gebot. Liebe zur Scholle und zum Handwerk, Liebe zur Arbeit und unermüdliche Schaffensfreudigkeit, eiserner Fleiß, freie Betätigung im Wirtschaftsleben, gepaart mit Rücksicht auf den Nebenmenschen, vertrauensvolles Zusammenwirken von Arm und Reich, von Hand und Kopf, verkörpert in einer Arbeitspflicht, Freiheit für ehrliche Arbeit sind die Grundlagen deutscher Werte und die Voraussetzung neuen Aufstiegs. Sie sind das zweite Gebot für uns. Pflichttreu, redlich und wahrhaftig, mutig muss der Deutsche wieder werden, sittlicher Ernst ihn beherrschen, das ist das dritte Gebot. Fichtes Wort, das Deutschsein und Charakter haben, ohne Zweifel gleichbedeutend sind, muss wieder Wahrheit werden. Nur das gibt uns die Selbstachtung wieder und nur durch sie erzwingen wir uns die Achtung anderer. Gewaltig waren unseres Volkes Leistungen während der vier Kriegsjahre. Sie geben beredtes Zeugnis von den in uns wohnenden, heute von der Revolution verschütteten Kräften. Ein Volk, das solches vollbracht, hat das Recht zum Leben, möge es jetzt die Kraft haben, die Schlacken zu beseitigen, die es auf sich gehäuft, möge es die Männer finden, die verantwortungsfreudig wie die Führer im Felde mit starkem Wollen und hartem Willen es leiten und dem niedergetretenen Volksleben frischen und kräftigen Boden geben. Männer, die mit vertrauensvoller Gefolgschaft der Besten des Volkes in schöpferischer Tat die nationalen, schaffenden Kräfte einnehmen.